er sprang aus dem Fenster. Er sah schon das Licht, doch seine Retter gönnten ihm die Reise nicht. Er wollte raus hier, er wusste, was er tat, doch dann kam die Hilfe, um die er nicht bat. Ihr dreckigen Schweine, lasst mich doch alleine, ich kann darauf verzichten, dass Schweine über mich richten. Ihr dreckigen Schweine, lasst mich doch alleine, ich kann darauf verzichten, dass Schweine über mich richten. Heute ist er dankbar, er fährt jeden Tag fröhlich im Rollstuhl, den er so mag. Er kann nichts mehr sehen, kann noch nichts verstehen, dankbares Gewimmer für die Retter auf immer. Ihr dreckigen Schweine, lasst mich doch alleine, ich kann darauf verzichten, dass Schweine über mich richten. Ihr dreckigen Schweine, lasst mich doch alleine, ich kann darauf verzichten, dass Schweine über mich richten.